Einmal im Jahr treffen sich alle Teilnehmer im Rathaus. Also die Schüler und die anderen, die bei Agenda 21 teilnehmen. Dort erzählen sie dann über ihre Ergebnisse. Wir haben im Rathaus eine Grafik gezeigt. Auf der Grafik kann man sehen, wie sich die Müllproduktion pro Einwohner in den letzten 4 Jahren entwickelt hat. Die Grafik zeigt, dass die Müllproduktion in den letzten 4 Jahren um 15% zugenommen hat. Da hat die Sensibilisierung der Einwohner noch nicht funktioniert. Da muss das Rathaus noch viel tun. Und hier in meinem Viertel gibt es ein Haus. Die Besitzer haben Solarzellen installiert und jetzt ist für die Bewohner alles besser und ihnen geht es sehr gut. Und hier das Plakat, das ist die Werbung für die Aktion Recycling. Da steht auf Spanisch weniger, wiederverwenden und wiederverwerten. Das finde ich gut. Vielleicht hilft es ja in Zukunft. Und das ist ein Becher. Den benutzt man auf Feiern hier in unserer Stadt. Da muss man 1 Euro für den Becher bezahlen, wenn man etwas trinken will. Und wenn man fertig ist, bekommt man den Euro zurück.